So, wie schaut's aus? Ich weiß nicht, an welchem Regler ich regeln muss. An der, wo grün wird. Ach so. Deswegen ist da so eine Lampe dran. Der wurde einmal kurz orange vorhin. Oh, orange ist nicht schlecht. Aber jetzt wird er nur noch grün. Mach mal den ein bisschen lauter, den Kerl. Aber der war doch auch schon grün. Hey, wie meinst du? Ja, der war doch grün. Ja, grün ist ja gut. Ja, deswegen. Warum hast du ihn dann nochmal laut gemacht? Weil du es ausreizen musst. Ach so. Also quasi knapp fast orange. Ah, oh, das war zu viel. Jetzt weiß. Oh, der. Das ist ganz schön hochgegangen. Was? Was war das für ein Knöpfchen? Das da hier? Ja. Da läuft's mit. Ach so. Also, wenn wir jetzt irgendwo hier sind, dann fängt's an so. Wo steht jetzt nochmal die Zeit? Jetzt müssen wir noch. Unten hier. Ah. Unten da. 3:30. Ja. 3:30, sinnloses Geblubber. Hast du mir eigentlich ein Glas mitgebracht? Oder ist das deins? Das ist meins. Dann hole ich mir noch. Oder holst du mir? Nee, ich hole kurz. Okay, dankeschön. Ich hatte ja schon mal erzählt, was du so mitgebracht hast. Was ich mitgebracht habe? Ja. Ich habe heute. Hey, doch, ich habe ein Glas mitgebracht. Echt? Wo habe ich das hingestellt? Ich weiß es nicht. Also da steht nur eins. Dankeschön. Naja, egal. Ich probiere das hier. Oh, ja. So. Herzlich willkommen beim ASMR-Podcast hier in der... Voll die Farbe. Hä, das sieht ein bisschen aus wie so... Wie Pisse. Aber wie so richtig ungesunde Pisse. Ja, so Morgenurin. Sieht aus, wie wenn es im Dunkeln leuchtet. Warte, ich will es mal anfunzeln. Ja, die Flasche leuchtet auch im Dunkeln. Stell mal da drauf. So trüb. Ist ja voll eklig. Ich glaube, deswegen trinken wir das immer nur aus der Flasche. Ja. Also wir haben Mountain Dew. Mountain Dew, the best soda ever made. Mountain Dew und Doritos. Oh, schmeckt halt so geil künstlich. Ich will auch ein Schlückchen. Unglaublich gut. Oh, ich glaube, im Angebot beim Netto. Echt? Ja. Wie 70 viel? Cent. 70 Cent. 75 sowas. Für den Liter. Fürs Fläschle. Aber das kleine Fläschle. Das kleine Fläschle, genau. Das kleine. Also Prost hier auf uns. Ein Hoch auf uns. Auf jetzt und ewig. Mm. Oh. Da ist gar keine Kohlensäure drin, oder? Bissle. Ganz wenig Blub. Eieiei. Con bissle Gas. Con Gas, bitte. Ne, Con. Was, Con? Ach so, con. Mit bissle Gas. Mit einem Muckesäckele. Ein Muckesäckele. Erklär mal auf Englisch, was ein Muckesäckele ist. Das geht nicht. Das mussten wir unserem Kameramann, der ist aus England, die mussten wir es erklären, so. Schwäbisches Wort. A sack of a fly, haben wir gesagt. Das war ein sack of a fly. Das ist ein Muckesäckele. Okay. Ich finde es mit dem Con immer so gut, so dass, wenn die Eltern früher ausländisch im Restaurant bestellt haben. Dann haben sie das gemacht. Deine Eltern. Jedes Elternteil, glaube ich. Jedes Elternteil. Ich glaube, das ist sehr weit bekannt, wenn sie auch. So wenn man im Urlaub war und dann im Restaurant sitzt, so was weiß ich, in Italien und dann eine Pizza bestellt und dann am Schluss gracias. Am Lacho Maggiore. Am Lacho Maggiore. Una Pizza Margarita por favor. Bruschetta, Bruschetta. Bruschetta. Gracias. Bruschetta, Ciabatta. Ciabatta ist das beste Wort irgendwie. Ciabatta. Ciabatta. Ciabatta. Da haben sich die Eltern immer sehr mit Ruhm bekleckert. Ein bisschen gemein, aber. Ja, aber so ist es halt. So ist es halt, so kennt jeder. Das gehört dazu. Ich glaube, das mache ich dann auch mal, wenn ich Eltern bin. Wenn du Eltern bist. Wenn ich Eltern bin. Ein Eltern. Ja, ja. Das ist doch die Einzahl. Ein Elternteil. Elternteil. Nee, ein Eltern. Ein Eltern. Dann kommt Elternsprechtag, da kann auch nur einer kommen, deswegen ein Eltern. Das Witzige ist ja, es muss ja immer zwei geben, oder? Zwei Eltern. Ja. Nee, wenn man adoptiert und alleinstehend ist. Geht das? Kann man, ja, darf man das? Heutzutage geht es. Darf man amputieren? Amputieren. Adoptieren, wenn man alleine ist. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Weil man durfte ja lange Zeit auch als schwules Pärchen nicht adoptieren, glaube ich. Da bin ich gerade drin so in dem Game. Ja, das ist gefährliches Halbwissen jetzt. Weißt du was? Was? Jetzt könntest du die Crew fragen. Ob man adoptieren darf? Ja. Okay. Also das wäre als alleiniger wär interessant, Mensch. Ob die uns da helfen könnten. Das wäre so das gute, ob, schlechte Google. Ob das jemand weiß? Hm. Ich glaube, wir haben schon schlaue Hörer. Ich glaube, die kriegen das raus. Mensch. Mhm. Okay. Hast du eigentlich auch irgendwas rausbekommen? Wer ist unser schlauester Hörer? Der als erstes schreibt, ist der schlaueste. Und dann kriegt er einen Stern auf der Sternentabelle. Aber ich weiß nicht, die Aufgaben haben nicht so richtig funktioniert. Nett? Nee. Haben sie dich enttäuscht, die Hörer? Ein bisschen. Ja, ich habe mir auch vorher die Statistik von unserem WordPress angeguckt. Da war es auch eher so schwierig, auf jeden Fall. Ganz schwierige Angelegenheit. Also wir hatten einen Kommentar mit dem Lieblings-Emoji unter unserem Bild. Ei. Einen. Das ist nix. Sehr wenig. Einen ist keiner. Aber ich wurde angerufen. Ich auch. Ehrlich? Mhm. Von wie vielen Menschen? Von einer Person und eine hat mir geschrieben, die hat nicht angerufen. Ah. Das weiß ich nicht, ob es zählt. So. Ich wurde von einer Person angerufen und er hat es falsch gemacht. Aber er hat sich sehr bemüht. Okay. Ich war richtig verdutzt. Ich wurde morgens ich glaube, 7:30 oder so angerufen. Oder irgendwas, 8:09 rum um den Dreh. Und dann ist so, hoffentlich ist nichts los, so, weil es so eine ganz untypische Zeit ist. Oder generell, wenn man mit der Person eigentlich sonst nicht telefoniert, sondern nur schreibt, dann ist generell komisch, so wird auch nichts passiert sein, aber dann ist mir auch wieder eingefallen und dann hat sie aber auch vergessen. Okay. Also bei mir war es Sabrina, Shoutouts und Dankeschön. wer war es bei dir? Bei mir war es der Lukas. Der Lukas. Aber der Lukas, er hat zu mir, Pizza ist geil, oder wie der Spruch war, gesagt. Aber er hätte zu mir ja eigentlich eins sagen sollen. Aber er hat es dann danach, weil ich war sehr verwirrt. Ich dachte, er hätte mich angerufen, weil er dich nicht erreicht hat, um mir dann zu sagen, dass er dich meint. Ah, okay. Und dann habe ich mit ihm danach geschrieben, weil er hat es wirklich so gemacht, wie wir gesagt haben, einfach nur angerufen und das gesagt und wieder aufgelegt, ohne irgendeinen Kommentar. Und dann habe ich mit ihm so geschrieben, ja, meinst du jetzt mich oder Patrick? Und dann hat er gesagt, ja, dich und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du hättest eins sagen müssen. Ah, ja, okay. Aber er ruft dich auch nochmal an. Und dann wollte er dich eigentlich letzte Woche, wenn wir aufgenommen hätten, während der Folge anrufen, um dir zu sagen, dass du es nicht bist. Das ist fies. Oha. Krass. Ja, ich habe auch direkt Hate geerntet. Ehrlich? Ja. Warum? Er hat geschrieben, Saftladen. Nur Saftladen einfach. Oh, Lukas. Und dann habe ich mir überlegt, nee, er hat geschrieben, ihr seid ein Saftladen. Also er hat uns schon beide gemeint. So, aber er hat es mir halt so geschrieben. Er ist auch gerade online. Ist gerade online. Sehe ich. Ja. Nice. Er hat uns eine Antwort auf... Soll man einfach anrufen? Ja. Lass ihn anrufen. Sprechen. Oh. Ich rufe über WhatsApp an. Oh, yeah, das haben die Kids drauf. Das Frage, funktioniert. Klar. Doch klar. Ei, vielleicht hat es gerade auch. Ja. Hallo, servus, wie geht's? Was soll die Scheiße eigentlich? Was ist los? Was für eine Scheiße? Was meinst du? Du weißt, welche Scheiße ich meine. Ich will bei dir anrufen und will sagen, was für ein super Podcaster du bist. Und du gehst einfach nicht an dein Handy. Dann rufe ich beim Willi an und der Willi ist sofort aktiv. Das sieh ich mal. Oh, ich glaube, ich hatte den Mondmodus drin. Das ist jetzt eine Ausrede. Ja, schon. also ich bin echt enttäuscht von dir, weißt du, schlägst sowas vor mit, ja, ruf mal am besten Podcast, dann rufe ich an, dann geht niemand hin, dann habe ich gedacht, nehme ich halt einen Willi. Das heißt, ich hätte gewinnen können eigentlich in der Situation. Ja, du hättest gewinnen können. 2-0. Oioioioioi. Mein Punkt ist 100% an Willi. Das ist so ärgerlich, jetzt ist unentschieden. Ja. Perfekt. Ja. Das wollte ich dir nur kurz mitteilen. Ja, danke. Ich wollte dir auch nur kurz mitteilen, du bist jetzt live im Podcast drin. Ist okay für dich? Ja, naja, alles gut, kein Problem. Willst du noch Grüße raushauen? An wen? Das frage ich dich. Ja, eben. Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also dann. Viel Spaß beim Aufnehmen euch. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Mensch, das hat doch gut funktioniert. Okay. Bewerte die Qualität deines Anrufs. Ja, mach mal hier eine 10. Kann ich nicht, kann nur 5. Dann mach eine 5. Senden. Kein Dankeschön? Okay, alles klar. Also nie wieder bewertet. Ich habe schon mega oft WhatsApp-Gespräche bewertet. Ich mach's immer weg. Und einmal war es schlecht, dann habe ich schlecht bewertet. Aber nur so ein bisschen schlecht, nicht so ganz schlecht. Ich bewerte generell so penetrante Sachen nie. Auch wenn irgendwie so eine App oder ein Spiel. Wenn es neu installierst. Ja, und dann direkt so, hey, bewert uns doch. Nee, eigentlich kommt als erstes immer, darf diese App dir Nachrichten schicken? Ja. Dann denke ich mir so, nee. Nö. Nö. Das ist so aus dem Bauch raus. Was soll denn das auch? Nee. Nö. Was ist das Schlimmste? Nee. Nö. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Das ist so. Das war so richtig abfällig irgendwie. Nee. Nee. Machen wir heute was? Nee. Oder noch mit dem Einatmen. Oder dann richtig. Ausatmen. Wie wenn man so richtig genervt wäre von der Frage. Nee. Ja, so den Move mache ich immer, wenn mich eine App fragt. Die kann so gut sein, wie sie will. Ja. Auch wenn das so meine Lieblings-App wäre, wenn sie mich danach fragt, dann mache ich es nicht. Da bin ich aus Prinzip. Aber freiwillig würdest du ja auch nicht machen. Doch. Na, laber. Doch, ich habe doch hier schon oft beworben, dass man bewerten soll und Rezensionen schreiben soll. Ja, wenn du angefragt wirst. Nee, wenn ich sage. Auch selbstständig. Ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Ich mache das voll oft, auch bei Amazon und so. Schreibe ich immer Sachen, wenn ich es geil fand. Ich schreibe schon Review. Ja, Mann. Und das mache ich auch bei Apps, wenn ich sie gut fand. Okay. Aber wenn mich die App fragt, das ist so, ich weiß nicht, wie die Frage im Restaurant, wenn sie kommen, hat's geschmeckt? Dann sagst du auch immer, ja, war lecker. Hätte der Koch auf dir auf den Teller geschissen und du hättest reinzwingen müssen, würdest trotzdem sagen, ja, war super. Ja, lecker. Da waren gar keine Haare drin. Lecker. Lecker. Oh, ich habe einen Schluck drin. Das ist so ein Betteln. Das kann ich nicht leiden, ey. Das ist richtig schlimm. Ich hatte einmal, fragen nie das? Die interessiert es doch gar nicht. Doch. Ja, glaubst du? Ja gut, wahrscheinlich der Bedienung ist das so ein Standardding. Das kann der ja, wenn sie jetzt aber nicht so dahinter steht, dann kann sie ja egal vielleicht sein. Vielleicht geht die erst direkt danach in die Küche und sagt, boah, Leute, Tisch 5 hat's geschmeckt. Tisch 5, 3 und 7 hat's gut geschmeckt. Tisch aus. Tisch 1 hat gesagt, es war scheiße. Also bisher gute Statistik. Wir haben 70% stabil. Nee, ich hatte einmal, was war deine schlimmste Restaurant-Erfahrung? Ui. Das ist schwierig. Also ich weiß es. Willst du nachdenken? Ich wüsste was, aber es wäre kein Restaurant, es wäre die Mensa in der Schule. Ja, es gilt. Da waren wir, das war das allererste Mal, das war der erste Tag, wo man in die 5. Klasse kommt. Und dann hat man da halt alles gezeigt bekommen, wo was ist, in welche Klasse man kommt, was der Klassenlehrer ist, wie der heißt, und dann macht er irgendein Kennenlernspiel oder so. Und auf jeden Fall, mal an dem Tag haben alle in der Kantine oder Mensa gegessen und dann gab es Hähnchengeschnetzeltes und mein Hähnchen war nicht ganz durch. Und was machst du als Kind, Alter? Ich hab's einfach gegessen, weil ich dachte, ja, nee, das muss so sein oder keine Ahnung. Kennst du dich halt aus? Drei Tage Scheißerei danach. Ich hatte Magenschmerzen, ja, ein paar Tage. Das ist gar nicht so geil. Also ich hab zwei Stories, weil du gerade Mensa sagst. Ich war einmal vom Tegel aus in Frankreich. Ja. Und da waren wir an der Schule immer zum Essen, an so einer Gesamtschule. Und da gab es einmal so, es war in Frankreich. Das sagt ja schon alles eigentlich. Ja. Da gab es dann irgendwie so ein französisches spezielles Gericht, wie eigentlich jedes französische Gericht sehr speziell ist. Und das war irgendwie so ein Hühner-Eintopf und da war einfach alles vom Huhn drin. Boah. Und das war so krass, da haben wir so Knochen rausgezogen, wo man nicht weiß, wo die hingehören und so Innereien und so Zeug. Und das halt an der Schule, da waren wir so 16, 17, das war so widerlich, das war richtig ekelhaft. Und selbst die Lehrer, die dabei waren, fanden es richtig widerlich. Alter, das sagt schon was aus. Ja, aber mein schlimmstes Restaurant-Erlebnis war beim Italiener, wo ein Fingernagel im Getränk war. Boah, im Getränk? Ja. Wie kommt das da rein? Ich weiß es nicht. Wie groß war der? War das so abgeknipst, so, ja, wenn man sich die Fingernägel schneidet? Ja. Im Getränk? Im Getränk. Wahrscheinlich irgendwie in das Glas reingeschnalzt. Ja, wahrscheinlich in der Küche halt geschnitten mit so einem Knipser und dann ist halt so überall hingeflogen. Aber die Gläser haben sie ja eigentlich an der Theke vorne, oder? Ich weiß ja auch nicht. Weil war richtig schwer. Ich erinnere an die Gläser in der Küche. Keine Ahnung. Und da war es drin, hey. Und das ist direkt zurückgegangen. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo das... Hast du getrunken? Ich hab's beim Trinken gemerkt. Du schüttelst einen kurz. Weil irgendwas an meiner Lippe hing. Hat dich angekitzelt, der Fingernagel. An die Lippe gekratzt. Ich dachte, das ist so Zitronenkern. Dann habe ich in mein Glas geschaut, wo keine Zitrone drin war. Was ist jetzt? In die Gesicht. Und dann war es ein fucking Fingernagel, ey. Ja. Aber so ist Leben, weißt du? Wenn das Leben dir keine Zitronen gibt, dann gibt's dir Fingernägel. Hast das Beste draus gemacht aus der Situation. Absolut. Hast das nächste Mal kuh ich ins Glas rein, bevor ich raustrinke. Mach ich seither. Seitdem. Ja, seitdem. Immer in mein Glas. Tiefschürfenden Erlebnis deiner. Wie alt warst du da? Schon über 20. Über 20. Das ist gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, so drei, vier Jahre her oder so. Okay. Das war bei einem Nachtreffen von der Lebenshilfe-Freizeit. Shit. Das war sehr unangenehm. Shit. Ich habe auch eins, das ist eigentlich auch, da war es aber eigentlich an sich nur das Gericht eklig. Und zwar war das, da war ich auf Montage in China. Mm. Und da waren wir in so einem Hinterhof-Ding, das war eine Firmenfeier. Und da haben die sich komplett abgeschossen, die Chinesen. Wie immer. Wie immer. Und es war brutal witzig. Und da haben die dann schon so gezeigt, was die eigentlich normalerweise essen. Und dann waren da halt auch ganz viele Suppen, wo irgendwie das Fleisch, generell haben die an dem Fleisch auch immer Knochen dran, also du musst immer vom Knochen runter essen und dann mit den Stäbchen, bei denen sieht es richtig krass aus, aber... Fitzeles Arbeiten, zwei so Stangen da im Essen. Und da gab's dann, das haben sie aus so einem kleinen Tellerle gebracht und es waren so Würfel, drei Stück lang dann und drauf, so groß wie normale Würfel, es sah so aus, wie wenn es irgendwas Paniertes ist oder so. Und dann haben sie gesagt, das ist Tofu. Und dann haben sie zu mir gemeint, ja, das ist so, dass das nur ganz wenige Chinesen essen können, so. Das heißt Smelly Tofu. Und dann war ich halt, der Monteur so gemeint, komm, wir probieren's, oder so, dass ich so, ich weiß nicht, was ich mit der Ansage, dass es ganz viele nicht mögen. Und auf jeden Fall, wo ich dann so essen habe, so das so voll reinschaut, dann sagt doch der Chinese, nur ganz wenig abessen, so. Und ich gerade noch so essen, ein bisschen was, na, das so, keine Ahnung, das hat sich gerochen wie Scheiße einfach. Oh. So fucking eklig, ich habe keine Ahnung, was das war, aber es sah dann aus wie Tofu innen drin. Ja, das ist wahrscheinlich auch so irgendwie leicht angeschimmelt oder so. Irgendwie. Nein, das ist so eklig. Und ich hab's am nächsten Tag, ist mir noch einmal so, nicht wie aufgestoßen, sondern so, dass du den Geruch nochmal in die Nase bekommst. Oh, igitt. Das ist wie die fermentierten Bohnen, die es in Japan gibt. Das sind ja auch so einfach im Endeffekt geschimmelte Bohnen, die da essen. So eklig. Oh. Ja, das war so die ekligste Erfahrung, ey. Wenn ich da nur dran denke, ey, dann stellst du mir die Nackenhaare auf, ey. Shit. Oh boy. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon 20 Minuten gebabbelt. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt. Oh boy, mach du. Okay, Moment. Ja, damit herzlich willkommen zu Carstinson Crusoe, dem deutschen Jufka-Podcast mit Ayran. Das klingt ein bisschen umständlich. Ja, aber. Aber lass mir jetzt. Sehr so, schön, oder? Ja. Okay. Macht Spaß, das zu sagen. Ja, aber ich trotzdem noch zur Podcast für gestrandet. Ja, das bleibt ja für immer ja und ewig im Hashtag Stranded. Stranded, wenn ihr gestrandet seid. Genau. Seid ihr bei uns rum. Richtig. An die Gang, an ja die Crew. Ja, große Entschuldigung von meiner Seite, dass die letzte Folge ausgefallen ist. War schwierig, ja, aber passiert halt. War zeitlich einfach nicht. Ja. Der Hate ist eh schon da, von ja dem her kann man ja, da, dann stressen wir uns auch nicht mehr. Wenn ihr es so sehr... Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert, ihr Wichser. Wo ist die Folge, wo ist die Folge? Ihr seid ein Saftladen. Was ist da denn los? Leute, ich will das hören jetzt. Kommt aus dem Arsch raus. Nee, tut uns wirklich, ja, also mir vor allem, sehr, sehr leid, dass die Folge nicht stattgefunden hat. Aber dafür. Dafür wird sie jetzt besser. Ja, das schauen wir mal. Lass uns mal rankommen. Versuchen wir mindestens mal wieder gut zu werden. Lass uns mal auf uns zukommen. Das ist immer die beste Aussage, wenn du irgendwas so, weiß nicht, eine Bewertung oder so willst. Und dann, ja, das lassen wir jetzt mal auf uns zukommen. Abwarten. Abwarten. Naja, wird schon. Das ist ein vielsagend, nichtssagend. Oh, da wäre fast der Notruf losgegangen von meinem Handy. Wie macht man Notruf? Beide gedrückt halten. Das ist Siri. Ja, beide gedrückt halten. Und dann, wenn du drauf bleibst, dann zählt er hoch. Ja. Und ich glaube, bei der Uhr geht es auch irgendwie. Ja. Auch irgendwie alles so panic-mäßig. Ich auch schon ein paar Mal drauf kommen. Da denkt man sich, manchmal schiebt man so einen Film und denkt so, was würde ich machen, wenn ich in so einer krassen Actionfilm-Situation wäre und ich müsste dann ganz sneaky mit dem Handy, würde ich das checken, wie das geht, oder würde ich auffliegen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schreit dann Siri aus der Tasse, was kann ich für dich tun? So, kann ich gerade nicht finden? Es tut mir leid. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Versuch es doch einfach nochmal. Das ist ja schon witzig. Das ist ja so ein... Das ist eine Pointe für so ein YouTube-Video. Ja, aber für so ein... Wie heißt der dicke Schauspieler von King of Queens? Weiß ich nicht. Ah, Kevin irgendwas. Nicht Kevin Spacey, nicht Kevin Hart. Kevin. Travolta. So ein Kevin-Film. So Kaufhaus Cop 3. Ja, genau. Wo das Kaufhaus überfallen wird. Kindsköpfe 5. Und er will so aus seinem Handy, aus seiner Tasche raus. Also da wird es ja sogar passen. Ja. Vielleicht. Gut. Wir könnten sowas schreiben. Ich glaube, ich würde es nicht schreiben. Überleg mal, was wir für eine Reichweite beim Podcast hätten, wenn einer von uns ein Autor für irgendwas wäre, Alter. Wäre schon gut. Wäre förderlich. Das wär sehr krass. Würden es ein paar Leute mehr hören. Aber wir das Ding die, ist ja, vielleicht machen wir das ja 5 Jahre. Und irgendwann sagt irgendwie so Florentin Will, ja, da ich habe gestern einen Podcast gehört, der war ganz okay, könnt ihr euch ja mal geben, der heißt Carstenson Crusoe. Und dann auf einmal famous sein. Hey, ich habe schon überlegt, wir machen ein Intro für die. Aber habe ich mir auch schon mal überlegt. Und lassen uns shoutouten. Wir schicken Jenne unser Intro, aber schneiden zum Schluss so Podcast-Intro ein. Gemacht von Carstenson Crusoe, dem Podcast für gestrandet. Mega. Hashtag stranded. Ja, das wäre doch voll krass, Alter, wenn wir den Intro schicken. Und die nehmen das einfach. Ja, die nehmen das und dann sagen wir, komm, dafür könnt ihr uns einen Shoutout gönnen. Ja. Sehr krass, Alter. Sehr krass. Lass ausprobieren. Überleg mal, was für eine Reichweite wir generieren könnten. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, aber wir haben eindeutig die falschen Berufe für einen Podcast. Echt? Ja, wir sind nicht berühmt. Ja, das ist richtig. Wir sind einfach normallos. Der berühmte Sozialpädagoge. Vielleicht stelle ich ja irgendeine Billo-Theorie vielleicht aus. Könntest du ja mal irgendein Buch schreiben. Soll ich mal ein Buch schreiben? Das ist dann Spiegel-Bestseller. Aber und was dann sagst du, ich habe übrigens auch einen Podcast und eine Band und dann Double Plop. Aber soll ich ein Sachbuch schreiben oder einen Roman? Ja. Fantasy. Ein Fantasy-Fachbuch. Ein Fantasy-Fachbuch. Boah, das, wo du Sachen erklärst aus der Fantasiewelt. Vielleicht erfinde ich damit was ganz Neues, Alter. Du schreibst nicht eine Geschichte in der Fantasiewelt, sondern du beschreibst einfach nur. Irgendeine Krankheit, die es gar nicht gibt. und ich erkläre, wie man sie heilt, wie man sie bekommt. Okay. Und weißt du, was das wäre? Was wäre das? Eine Verschwörungstheorie. Oh. die Quotenverschwörungstheorie hier im Podcast eures Vertrauens. Ja, aber zu dem Thema kommen wir erst beim großen Finale. Ja. Da müsst ihr euch noch ganz klein wenig. Ein bisschen noch gedulden. Gedulden. Ja, so, wo sind wir denn? Ja, hier im Studio. Im Studio in AIT. Ja. Da wird recorded. Ja, wir könnten ja die Crew fragen, was für ein Intro das sein soll, das wir machen. Ob es ein bisschen Trap? Ja, ob es trappig oder ob es Schlager? R&B. R&B. Soul. Was, in welche Richtung es geht. Dann sind die mit drin im Intro. Ja. Yeah. So. Die können auch was einspielen und es uns schicken. Das klappt nicht. Das ist zu viel. Okay, machen wir nur das davor. Es gab einen Emoji-Kommentar. Wahrscheinlich kommt jetzt auch ein Kommentar und er sagt Schlager oder so. Schlager. Leute, mach doch einfach Schlager. Aber hast du die Folge gehört von Podcast UFO, wo er so GEMA-freien Schlager hat laufen lassen? Den fand ich mega geil. Der war super. Richtig guter Schlager, so richtig dumm einfach. Hat mir sehr gefallen. Ja. Oh, ich wollte was sagen. Ja, sag doch was. Ist dir außer ergangen, jetzt, wo es so schnell dunkel wird, wegen der Zeitumstellung, dass du abends so einen Moment hattest, wo du gedacht hast, oh scheiße, jetzt wird's dunkel, ich muss noch das machen und so. Und dann guckst du aber auf die Uhr und dann war es noch gerade mal 16:30 oder so. Es hast noch so ewig viel Zeit. Und hast gedacht, es ist bestimmt schon 8 oder so. Ja, also das Phänomen, das kenne ich, aber jetzt direkt so einen Moment hatte ich dieses Jahr, glaube ich, noch nicht. Ich hatte das fast eine ganze Woche lang. Echt? So bestimmt 4-5 Tage oder so. Also, ja, ich ertappe mich nur dabei immer, dass ich mache ja nichts. Ich mache doch gar nichts. Ich mache ja nichts. Wenn ich dann beim Nichtstun auf die Uhr schaue und dann denke so, oh, erst 4. Ich dachte, wäre schon 8. Dann mache ich weiter nichts. Mach das mal auf hier. Ja, mach gern auf. Die bewährte JD-Dreifach-Klopftechnik. Oh. Und jetzt hört man das? Oh. Lippen Sparkling. Nice. Das ist Sparkling direkt auf eurem Ohr drauf. Oh. Ui. Geht es? Nee. Geht es? Hast du dir mal überlegt, das ist ja nur eine Frage an dich, ob du in irgendwas der Einzige auf der Welt bist? Der das gut kann. Der generell der Einzige in irgendwas? Das ist so Momente, der Einzige so, in irgendwas. So was weiß ich. Ich wisch mir so einen komischen Arsch ab. Ich muss der Einzige sein, der so dumm macht. So. Das kann nicht sein, dass es nochmal jemand gibt, der so blöd ist auf dieser Welt. Irgendwie so. Das ist eine verrückte Frage, ja. Hast du schon mal, dass du dachtest, vielleicht macht das niemand so wie ich. Vielleicht wünsche ich mir wirklich komischen Arsch ab. Also jetzt nicht aufs Arsch abwischen bezogen, also generell im Ganzen. Ich habe die Frage schon verstanden. Aber ich habe mir wirklich gerade überlegt, wie ich, ob ich mir irgendwie besonders den Arsch abwische. Das hat mir dir angesehen. Oh, das ist ja, ich bin richtig unvorbereitet auf die Frage. Das ist auch eine schwierige Frage. Ja, weil da gibt es so viele verrückte Menschen auf der Welt. Ja. Und wenn einer das einfach genau so macht, dann bist du raus. Also. Schon nichts Besonderes mehr. Nicht mehr so besonders, wie die Eltern sagen. Weiß nicht. Vielleicht habe ich eine Stimme wie kein anderer. Das kann sein. Aber das hätte bestimmt jeder so fast. Ich glaube, dass das auch viele haben. Aber halt auf ihre Art. So. Ja. Ich weiß es nicht. Willi, du bist du. Das ist der Spruch des Tages. Das ist mir gerade so spontan. Wie bei dem Kirchenlied. Du bist du. Du bist du. Das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Nämlich, ich weiß es nicht mehr, wo ich mir die Frage notiert habe, weil da ist mir aufgefallen und ich glaube, es war so ein Moment, wo ich irgendwas richtig dumm gemacht habe und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass ich das richtig dumm mache. Dass eigentlich. Du dumme Sachen richtig dumm machst. Ja, nee, oder? Das war was Normales, was ich das richtig dumm, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht mehr, was es war. ich esse meine Spaghetti immer so und dann machst du einen ganz verrückten Move, so der so gar nichts bringt. Ich mach das, das ist mein Ding. Wand und wieder zurück. Ich habe vor kurzem auch wieder angefangen, BoJack Horseman auf Netflix zu gucken. Und da gibt's eine Folge, wo er irgendwie so eine alte Freundin besucht. Und da gehen die auf einen Abschlussball oder sowas und dann ist ein Dude dabei, der will immer so sein Gimmick verkaufen, dass er alles doppelt sagt, so, aber checkt's halt selber nicht und fragt dann die Leute, ja, hab ich das jetzt schon gesagt oder muss ich nochmal so, nö, ich glaube, ich hab's gesagt, aber er hat's halt nur so einmal gesagt. Wenn du dir sowas ausdenkst, nur damit Leute sich so eigentlich erinnern, was das ist für ein Quatsch. Immer wieder. So eine Soap. Soap. Ich sag das schon immer wieder. Habt ihr gehört? Ich hab's zweimal gesagt. Sagt der, aber das gibt's so ja wirklich. Das gibt's ja wirklich im echten Leben. Nee. Man, doch. Was machen Menschen? Das, nee. Was macht denn Sachen? Nicht das Doppelte, aber dass Leute sich so wie irgendwie in so einer Fernsehserie so eine Catchphrase überlegen, die sie immer wieder sagen, damit andere sagen, wow, das ist doch der, der immer das und das sagt. So im Büro oder so. Und das machen die teilweise mit Absicht. Okay, so also wie Stefan Raab das. Was? Sein Rumgedruckse. Ja, nee, das ist ja eher so ein Tick. Das ist ein Tick. Aber so eine Catchphrase, okay. Das ist ja auch die YouTuber immer gesagt, hallo und herzlich willkommen, schreien sie immer so in ihrem Stil. Ja, und meistens, umso mehr Abonnenten, umso mehr Videos, desto unverständlicher wird es. Das ist meine Theorie. Am Anfang ist noch, hallo und herzlich willkommen zu HD Let's Play TV. Minecraft. TV, 4K, HD. Heute gibt es wieder ein neues Video und ganz, wenn er dann so 1000 Minecraft-Abonnenten, 100.000 Minecraft-Abonnenten hat, die nur die Videos bei ihm gucken, dann ist es nur, hallo, jetzt willkommen, was mein Minecraft-Video ist. Das ist ganz schnell dann immer und mit so Jump-Cuts. Ja, hallo, komm. So schnell wie YouTuber kann niemand reden. Das ist faszinierend. Nicht mal Tech9. Die habe ich früher gefeiert, die Vines. Wo einer immer so zeigt, wie er denkt, dass es klingt, wenn er so rappt, also so mitperformt und wie es eigentlich klingt, dann haspelt er nur so rum. So. Und keine Ahnung, ist halt bestimmt jeder, wo denkt so, oh, ich bin krass, ich kann das Lied nicht rappen. Und dann aber kommt immer das Falsche so rumhaspelt. Mega gut. Aber ich kann tatsächlich Neuruppin von KIZ ziemlich gut. Das beweise ich mir immer wieder in der Karaoke-Bar in Backnang. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist mein Go-To-Lied. Das mache ich immer. Meinen Sie Let It Gong? Von The Beatles? Nee, von dem Frozen-Lied. Also. Nee, das ist safe nicht. Das ist viel zu schwierig. Aber man braucht so ein Go-To-Lied. Das haben wir auch Podcasts. Das war auch ein Podcast. Ein Go-To-Lied, was wäre das bei mir? Bei mir ist Around the World von Daft Punk, das würde ich machen. Da ist immer so ein Stimmenverzerrer vorbei und sagt dann das immer so. Work it. Make it. Do it fast. Nee, Meins wäre von Mauli. Mauli. Deine Freundin, nee, wie heißt das? Das fängt schon mal gut an, wenn das dein Go-To-Lied das ist. Das hört man schon wissen, wie das heißt, Alter. Das wird peinlich, wenn du dann an der Karaoke-Anlage stehst. Hey, ich will das eine. Das ist von dem, ich hab's auf dem Handy, ich hab's kurz raus. Der Mauli, der... Hier, der ist ein Rapper. Ich hab gerade keine Verbindung, ich komme nicht in meinen Apple Music. Sie mir der hat so eine Maske auf. Der macht so... Das ist irgendwas mit Freunden. Meine Jungs. Kennst du nicht? Das haben wir. Da. Das hat sogar, nee, es hat kein Herz, der nichts zu tun hat. Herzle. Ja, aber der Stern ist ja nicht von dir. Ich hab's nicht drin, weil da so viele Schimpfwörter drin sind. Ach so. Das ist in deiner kinderfreundlichen Playlist dann nicht enthalten. Ich hab da eine, die habe ich für den Kindergeburtstag und eine für den Erwachsenen. Ja, aber da kannst du dann rein. Ja, da ist vielleicht schon drin. Ah, Kerle. Okay. Aber deswegen kriegst du kein Herzle. Nee, das ist es. Das ist dein Go-To-Lied. Meinst du echt Neuruppin? Geizheit Neuruppin, das geht so gut. Das kann ich auch auswendig mit Schnitt. Shit. Schnitt. Shit. Blut. Shit. Spritz. Wut. Nee, Wut. Mit Wut fängt es, glaube ich, an. Ja, und das, da machen viele einen Fehler. Das ist eine ganz markante Stelle. Und dann diese ganz schnelle Stelle. Und was ist Letzte? Es ist Wut, Blut und? Warte, tut gut. Easy. Ja, jawohl, ey. Tut gut. Weil da machen ganz viele immer doppelt das Blut. Ja, das ist falsch. Blut. Das war's davor. Leute, tut gut natürlich. Tut gut. Nee, ist ein gutes. Das mag ich auch eigentlich. Weil es auch lang geht. Ja. Das ist ein super Lied einfach. Es hat auch so von allem etwas. Ja. Es hat Gesang, es hat Rap, es hat schnelleren Rap, Double Time, es hat langsameren Rap. Ohne Gitarre. Ohne Gitarre. Und Gitarren-Solo. Aggressionen. Ja. Die sind auch immer sehr gut, wenn man Karaoke macht. Fehlt nur noch so ein kleiner Dubstep-Part eigentlich. Das wäre. Wo man noch ein bisschen wop. Das oder Journey Don't Stop Believing. Obwohl das so hoch ist, das singe ich so gerne in der Karaoke-Bar. Ja, kannst du einfach direkt auf Kopfstimme wechseln und dann machst du es da mit der Kopfstimme. Einfach schreien, das ist immer jemand so besoffen, das juckt keinen mehr. Das ist. Und man weiß ja, also die treuen SpongeBob-Hörer, Schauer, wie sagt man da? SpongeBob-Fans. Die wissen, dass wenn man einfach laut spielt, dann hören die Leute nicht, dass man schlecht spielt. Richtig. Das Gleiche gilt auch Mayonnaise ist ein Instrument. Genau. Ja. Hätten wir doch alles geklärt an der Stelle. Aber wenn wir jetzt schon bei Musik sind, Patrick. Die Überleitung wollte ich auch machen. Boah. Aber sehr gut, dass du sie machst. Der Podcast mit den besten Überleitungen. Ja. Aus dem ganzen Remsmo-Kreis. Als beim großen Finale schneide ich die alle zusammen. Boah. Alle Überleitungen. Das ist geil. Eine Stunde lang. Nur Überleitungen. Und nicht das, was vorher kam, das, was nachher kam, immer nur die Überleitung. Apropos. Wenn man schon bei. Da sind wir doch gerade beim Thema. Frösche. Haben wir schon mal über Frösche geredet? Super Idee, ey. Okay, ja, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Das wollte ich eigentlich, ne? Nee, wir sind noch mitten in der Überleitung drin. Also und jetzt wird der Cut gesetzt hier. Jetzt, Patrick, hier, schneiden. Ich mache einen ganz langen Piepton, dann weiß ich, dass der schneiden muss. Oh Gott. Musik hat man, Patrick, Musik. Was haben wir uns angehört? Wir haben uns von I Prevail, das Album Trauma. Trauma. Wenn man Trauma. Wenn man true ist. Stimmt, wie spricht man das eigentlich aus? Trauma. Trauma. Was heißt es auf Deutsch? Trauma. Gleiches. Ich glaube schon. Strange. Ich würde meine Finger dafür ins Feuer legen. Nicht, und was heißt nicht die ganze Hand. Ich prävaliere. Richtig. Ja, das ist ein Album vom Robinson Crusoe. Shoutout. Er hat sich schon gefreut, aber jetzt hat er leider noch eine Woche länger warten müssen, aber tja, egal. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an, bitte. Okay, also ich habe die Band gekannt auf jeden Fall. Ich habe da mal so ein Album gehabt, habe es aber nicht viel gehört so, weil zu der Zeit habe ich halt nicht so viel Zeit gehabt, alles zu hören. Deswegen, aber ich habe mich drauf gefreut. Ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich habe gewusst, dass es Geprügel gibt. Und dann hat es mich eigentlich besonders gefreut, dass da auch relativ viel Rap drin war, den ich auch wirklich gut fand. Ja. Also da gibt's, ich weiß gar nicht, welches das war. Ich glaube, Paranoid war geil, da war so Dubstep drin so. Und dann, ich glaube, das ist Justin Stone, he drives above it. Naja, es ist auf jeden Fall massiv. Es gibt dann auch, glaube ich, eine Stelle, wo eine Frau mitsingt. Dann gibt's eine Stelle, wo eine ganz ruhige Gitarre kommt, also es ist recht abwechslungsreich, wie gesagt, da kommt auch so ein bisschen Trap, Dubstep, Rap, alles so ein bisschen rein, deswegen ja, hat mich gefreut anzuhören. Ich gebe dem Ding 8 Sterne. 8 von 10? 8 von 10, ja. Und auf Deutsch übersetzt, bleibt's in deiner Mediathek drin oder fliegt's raus? Es bleibt drin. Bleibt drin. Also es passt zu anderer Musik, die ich drin habe, deswegen wäre es auch Quatsch, da jetzt rumzumachen. Kann man anhören. Kann man Empfehlung anhören, auf jeden Fall von meiner Seite. Ja, ich bin da ähnlicher Meinung. Also ich, das Elektrische hätte es manchmal ein bisschen weniger sein dürfen für meinen Geschmack. Aber an sich ist nicht schlimm. Ich fand es gut, dass mal wieder was Hartes ist. Na, hast du vermisst. Ja, nach dem Barry Ryan. Nach dem Barry. Ja, sag jetzt nichts dazu. Hier haben sich die Lieder definitiv voneinander abgesetzt, in meinen Augen. Also, und es gab keine sexuelle Erzählerstimme, die am Anfang jedes Lied erklärt hat. Nee. Oh. This is the song where I go down on you. nee, ich fand, dass das mit dem Feature Delany J. Ich weiß nicht, wie sie weiter heißt, die Delany. Delany Liednummer. 3. Every Time You Leave heißt das. Every Time You Touch. Das ist mit der Alten, wo die aussingt, wo die Frau das habe ich gemeint. Wo zum Schluss zur Gitarre kommt, ja, so die akustische. Das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann fand ich von den brutalen Liedern das Dead Weight, das vorletzte, fand ich richtig geil. Das hat so einen ziemlich fetten Breakdown. Breakdown. Yeah. Boah, höre ich in letzter Zeit wieder so oft. Was? Voll drauf. We Butter, the Bread with Butter. Echt? Ja. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Alter, die alten zwei Alben, der Tag, an dem die Welt unterging und das Monster aus dem Schrank. Haben die ganzen Kinderlieder drauf. Ich höre die so oft wieder. Vor allem der Sänger von damals ist wieder zurück. Echt? Mhm. Und die machen jetzt wieder... Der Keyboard ist noch dabei? Mit dem das weiß man nicht richtig. Ah, okay. Das die haben jetzt wieder eine Kokosnuss als Drummer? Wahrscheinlich. Echt? Ja. Das wäre geil. Also sie haben jetzt angekündigt, dass sie wieder wie vor 10 Jahren auf Tour gehen werden. So wie sie damals nur zu zweit waren und mit einem Kokosnuss-Fledermaus-Drummer irgendwie, was weiß ich, was das war. Und jetzt ist die Frage, ob die restlichen Bandmitglieder noch drin sind oder ob die auch raus sind. Aber der Sänger ist auf jeden Fall ausgestiegen, der die letzten 8 Jahre jetzt drin war. Jetzt ist wieder der frühere Sänger und sie machen jetzt wieder die Mucke von früher, was ich richtig feiere. Weil die wurden ja immer mehr so poppig, Deichkind-mäßig irgendwie. Und jetzt wollen sie wieder so richtig geil auf die Fresse. Ja, aber da war ja auch zum Beispiel das mit dem der kleine Vampir oder sowas, war ja auch so was richtig Experimentelles in dem Bereich. Deswegen war schon geil. Ja, ich fand die ganze Mucke von früher richtig fett von denen irgendwie, weil die viel ausprobiert haben einfach. Ja. Die hatten Bock, so ihr Ding zu machen, haben einfach so viel rumprobiert. Stimmt schon, das ist richtig fett, also für jeden, der sich's mal anhören möchte. Ist auf den ganzen Streaming Dingen. Ja, ist alles, alles online. We Butter the Bread with Butter. Wie Butters? Oder kurz BWT, BWB. Oder einfach We Butter. We Butter. Gibt auch sehr gute Interviews. Ja. Ich feiere es. Wie gesagt, ich bin wieder voll auf den Geschmack gekommen. Morgens, wenn ich ins Geschäft fahre, richtig ballern, damit ich fit werde, damit ich wach werde. Sehr gut. Ja, dann, wenn du eine kleine Empfehlung gibst, will ich auch eine geben. Okay. Und zwar, kennst du dieses La-La-La-Lied? Nee. Do you really just forget the melody? Achso, ja, doch. Das müssen wir nachher anhören. Das ist ein Remix. Das war witzig, weil ich bin aufmerksam geworden, weil ich dem Typ auf Twitter folge und er hat Subway angeschrieben, sie sollen bitte jetzt tweeten, dass er einen neuen Remix zu La La La rausbringt am Freitag. Subway. Und die wollten es halt nicht bei Subway. Die essen. Ja, genau. Okay. Und dann haben seine ganzen Fans auch Subway geschrieben. Bis die halt, weißt du, die hatten halt auch keinen Bock da drauf. Ist ja auch verständlich, hat ja nichts mit denen zu tun, so einfach gratis Werbung zu machen. Aber war halt witzig, weil es bekannt geworden ist. Okay. Und das ist mit Enrique Iglesias und Carly Rae Jepsen. Was? Und du weißt gar nicht, wie das Lied klingen soll, aber im Endeffekt ist das gleiche Lied, nur dass die halt die Hauptparts singen. Und die singen über sich selber. Das ist halt witzig so. Okay. Weil zum Beispiel die Carly Rae Jepsen sagt da halt auch drin, dass sie alle nur wegen dem Call Me Maybe Lied halt kennen. Und danach hat sie also so schon so ein bisschen One-Hit-Wonder. Und er macht einfach auf Spanisch, was ist auch mega geil klingt. Keine Ahnung, was er da sagt. Und dann noch das Witzige, gibt es nochmal einen Remix von Polyphia. Ah. Und der klingt richtig scheiße. Oh. Ich dachte, jetzt rascht es aus. Das feiere ich ja ziemlich hart, die Mucke von denen. Aber ich habe gedacht, da hätte ja auch was Geiles kommen können, so wie am 1. April dieses Lied. Das war mega. Und dann habe ich gedacht, könnte geil werden, aber dann war es ein bisschen strange. Okay. Ja, aber schön, hey. Und wieder Überleitungskönige. Von Rap geht's zu Rap. Wir haben als nächstes Album Jesus is King von Kanye West, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ist das neu? Das ist das neueste Album von ihm und das ist jetzt das Album, wo er definitiv verrückt geworden ist. Okay. Alright. Ich meine, wir haben... Es wurde vorgeschlagen von der Lissy. Liebe Grüße. Wir haben ja schon... Was fand ich das Krasseste, was ich bis jetzt gehört habe hier im Podcast? Uns. Ich glaube, was? Uns. Uns. Ja, nee, das zählt nicht, das ist außer Konkurrenz. Okay. Nee, ich glaube, ich würde sagen, wie heißen die mit dem Hasselbones-Lied? Death Grips. Ja. Das fand ich crazy. Aber im Nachhinein entscheidet, aber war so das Crazyste bis jetzt. Das war das Überraschendste, glaube ich, so, wo man nicht mit rechnet, auf jeden Fall. Gut, mit Barry White habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber. Ja, aber da weißt du ungefähr, was für Mucke kommt, wenn du den Namen hörst. Ja, bei Death Grips, dann siehst du das Cover und denkst, ja, das ist eine Hip-Hop-Gruppe irgendwie, und dann fangen die Beats an und dann wird es immer komischer. Ja, vielleicht passiert auch was nicht. Ja, also, ich hab schon lange nicht mehr keine. Nee, also, ich hab schon viel dazu gelesen. Ich habe mal ganz kurz reingehört, wo es ganz neu raus war. Ich glaube, es ist relativ normal, das Album. Aber er wird halt definitiv verrückt, weil er irgendwie jetzt nur noch Jesus predigt. Okay. Und er war schon immer ein bisschen christlich an sich so, aber jetzt ist er so voll der Preacher irgendwie geworden. Also der holt die ganzen Christen jetzt mit ins Boot. Ja, der ist doch okay. Aber ich glaube wirklich, dass er ein bisschen verrückt ist. Also ist jetzt keine Kritik an Religion oder so, aber das macht bei ihm so einen Sprung. Der ist so von einem Musiker, der gesagt hat, ich höre ab und zu Stimmen, zu einem geworden, der jetzt bei Festivals morgens betet für die Festivalgäste, sie einlädt zum Gebetskreis und auf irgendwelchen Hügeln mit ihnen Gebetstänze macht. Ja, und was ist, wenn er Jesus ist? Das wäre crazy. Das wäre richtig krass. Weil ich meine, er serviert es so am Silbertablett. Weil stell dir vor, Jesus kommt zurück auf die Erde, dann musste er ja erstmal wieder famous werden, weil ja, mal, das nimmt ihn ja keiner glaubt. So. Alles, ja, der ist verrückt. Ja, ich bin Jesus, der Gott hat mich hierher gesandt. Ja, hier gehst du mal in diese Medikamente. Klinik. Ja, er macht es ja sehr zurückhaltend, indem er sich Jesus nennt. Ja, er ist einfach Jesus. Und seine Schuhe. Also wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass Kanye West Jesus ist. Ihr habt das zuerst gehört. Ihr habt es zuerst gehört. Jetzt werden wir erschossen, weil die Freimaurer nicht wollen, dass das rauskommt. Die wissen schon. Die wissen schon. Haben die damit was zu tun? Bestimmt. Und die Ex-Menschen auch? Die haben immer ihre alles. Finger drin, ja. Okay. Klar. Die Buddhisten auch? Ja, ja. Die sind immer... Alle. Ja. Ist alle. Kennst du das Video? Nee. Wo der Schalke-Fan interviewt? Nee. Wie wird denn die Saison dieses Jahr für Schalke? Ist alle. Was ist das für eine Antwort? Man weiß nicht, was er denkt. Das ist sehr schön, weil die stellen ihm irgendwie so drei Fragen und er gibt auf keine Frage eine richtige Antwort. Und wer war das? Ein Schalke-Fan. Ein Fan, okay. Ja, vom FC Bayern Schalke. Vom FC Bayern Schalke. Oh boy. Was sagt denn das Zeiteisen eigentlich? Oh Gott, Alter, ich glaube, mit Google wird es nichts mehr. Echt jetzt? Soll ich es kurz runterrattern? Runterrappen. Ja, weil ich weiß nicht, wir schieben es jetzt vor uns her. Ja, ich kann keinen Bock mehr lang sagen, gell? Ja, ich habe vor allem auch keine Frage für dich. Aber wir hatten ganz am Anfang irgendeine Frage, wo ich dachte, vielleicht wäre das eigentlich eine ganz. Die wir der Crusoe stellen wollten. Was? Ach, das mit dem Adoptieren. Okay. Ich glaube, das wird meine Frage an dich. Dass wir auf jeden Fall eine Auflösung haben, wenn die Crew nicht hinter uns steht. Wenn dann machen wir das, das ist ein guter Deal. Und jetzt kurz. Und wenn nicht, reden wir über Frösche. Ja. Okay. Das ist doch. Das ist in meinem Interesse. Also dann ist es los. Ja. Also du hattest gefragt, was gesunder Menschenverstand ist. Und da gibt es ein nettes Zitat von der Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Die hat gesagt, der gesunde Menschenverstand ist der größte Feind der Fantasie und doch ihr bester Berater. Sag nochmal. Der gesunde Menschenverstand ist der größte Feind der Fantasie und doch ihr bester Berater. Oh Gottes Willen. Das packe ich nicht mehr um die Uhrzeit. Ja, es fasst eigentlich sehr Gutes zusammen, was gesunder Menschenverstand ist, weil wenn man sagt, der handelt aus gesundem Menschenverstand, geht man davon aus, dass jemand das nach gesellschaftlicher Norm tut, was er tut, dass er es richtig macht. Mhm. Und das sagt ja eigentlich, dass die Fantasie relativ eingeschränkt ist in dem Handeln, das er tut. Weil ich bin noch bei dir, keine Ahnung. Die Gesellschaft erwartet, dass der Peter irgendwas richtig jetzt macht. Beim Peter. Der Peter soll irgendwas machen mit gesundem Menschenverstand. Was macht der? Der Peter erzieht sein Kind. Er erzieht sein Kind mit gesundem Menschenverstand. Das Kind hat gerade ein Eis bekommen und mit Absicht auf den Boden geworfen. Genau. Okay. Und dann handelt er mit gesundem Menschenverstand und bestraft das Kind. Direkt bestrafen, jawohl. Ja, First Try wirft das Kind runter. Wenn es mit Absicht runter. Wir gehen davon aus, das Kind Die Nicole. Die Nicole? Die kleine Nicole hat das sind Eis keine mit Kindernamen heutzutage. Die Nee. Lilo. Lotta. Die Lotta. Lotta. Lotta. Die Lotta. Die Lotta hat das Eis mit Absicht auf den Boden geschmissen, weil es wütend auf den Papa Peter ist, weil er ihr keine zwei Kugeln, sondern nur eine Kugel. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Das ist verkauft. Die schmeißt auf den Boden. Ja. Darauf sagt die Gesellschaft eigentlich, Moment, das Kind muss bestraft werden dafür, dass es das auf den Boden schmeißt. Okay. Und jetzt handelt er mit gesundem Menschenverstand und bestraft das Kind. Da sieht man seine Fantasie schon ein bisschen eingeschränkt in dem Moment. Weil sonst könnte er ja denken, vielleicht hat das Kind eine Fliege gesehen und nach der genau, gelaufen. Genau. Und das wäre ein bisschen komisch. Aber dennoch ist der gesunde Menschenverstand der Berater der Fantasie, weil er könnte eine logische Bestrafung ihr geben, oder eine fantasievolle Bestrafung, so rum. Er könnte ihr jetzt, ne, zum Beispiel, du gehst jetzt ins Auto und wir fahren heim, er könnte sagen, du gehst jetzt an den Bach und spielst dann eine halbe Stunde als Bestrafung. Das wäre dann im gesunden Gehst jetzt heim und spielst Playstation. Als Strafe. Mädle. Lotta. Nee, das wäre aus der Berater, der gesunde Menschenverstand als Berater der Fantasie. So ist es gemeint. Ja, ich glaube schon. Also es ist ein bisschen verkopft. Ich habe noch die Wikipedia Definition von gesundem Menschenverstand. Dort steht, der Ausdruck gesunder Menschenverstand bedeutet den einfachen, erfahrungsbezogenen und allgemein geteilten Verstand des Menschen beziehungsweise dessen natürliches Urteilsvermögen. Also im Endeffekt das, was alle Menschen tun. Was der Durchschnitt tut. Genau, was der Durchschnitt tut, was richtig ist. So, wenn man einen richtig definiert, wenn die Gesellschaft sagt, das passt und das tun alle, dann ist das der gesunde Menschenverstand. Ist der dann abhängig von Regionen, weil andere Menschen wahrscheinlich leben anders, schon. Ja. Also, denk mal, dass gesunder Menschenverstand in Afrika anders gelebt wird als in Europa, in Amerika nochmal anders und so. Es kommt wahrscheinlich sehr auf den Kontinent an sich an. Weil ja so Normen oft kontinentmäßig beziehungsweise auch ländernationenmäßig. Aber es gibt so einen größeren Querschnitt aus allen. Ja, das ist, wo man sagt, normalerweise bringt man sich nicht gegenseitig um. Genau. Alles, und was, das teilen so alle so ein bisschen. Den Grundwert teilen vermutlich alle. Ja. Aber es ist ein sehr philosophisches Thema. Das, wo ich das Zitat raus habe, das war eine Abschlussarbeit von irgendeinem Studenten. Philosophedia. Über 60 Seiten. Ei. Ich habe es nicht gelesen ganz. Okay. Hast du das Fazit gelesen? So die Einleitung, so diese Heranführung, die Fragestellung und dann das Abstract habe ich gelesen. Abstract, stimmt, gibt es ja auch. Ja. Abstract. Ja, das war's. Dass man das Abstract nennen muss. Was ist denn das? Das ist gar nicht abstrakt hier. Ja, ich schreibe das nachher trotzdem auf Deutsch, muss doch dann nicht Abstract heißen. Das ist gar nicht abstrakt. Ja, alright, dann sind wir mal wieder schlauer, würde ich mal sagen, oder? Oder so. Wir haben uns zumindest ein bisschen Gedanken gemacht, ob man schlauer ist. Ja. Kann ja sein, der ein oder andere, dem war das schon bekannt. Ja, wahrscheinlich unseren Philosophiestudenten hören. Liebe Grüße an die Uni Tübingen. Schaut, geht raus an die, macht ein bisschen Werbung da. Macht ein bisschen Werbung in der Uni Tübingen. Dave, ich guck da vor allem dich an, Dave, wenn du zuhörst. Gehst einfach zu Handy entsperrt hin und folgst den Podcast. So. Und dann ist was ein Dürfen. Ja, muss wohl ein Fehler sein. Haben wir noch Zeit für einen gefragten Lukas? Ja, doch, okay. Also, ich weiß es nicht. Weil wir so nett mit dem telefoniert haben. Ja, weil es so lieb war. Ja, fuck, er hat auch noch eine Antwort gegeben auf die letzte. Bei wie viel sind wir denn? Ich glaube, heute ist der große Tag. Wo sind wir? Wo wir die Podcast-Mauer durchbrechen. Wo wir die Stunde knacken. Also, wir können natürlich vorne ein bisschen. Ja, aber wir können ja auch einfach mal erörtern. Das ist ja nur eine Vermutung von uns, ob eine Stunde zu lang ist. Ja. Das kann ich ja mal nachfragen. Mach mal eine Umfrage. Genau, heute. Frage Lukas. Den gefragte Lukas. Der Lukas des Monats. Wie sieht für dich der perfekte Tag im Ikea aus, Patrick? Oh Gott. Ich glaube eigentlich, dass du hättest fragen sollen, oder? Ich weiß nicht. Ist ja egal, wir tun es eh bei den beantworten. Auf jeden Fall würde ich, glaube erstmal, also ich gehe an einem Tag hin, wo vorne am Eingang eine Frau steht und eine von den Keksen verteilt, so for free. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber die mit Schokolade dazwischen, die doppelten, wo Schokolade dazwischen ist. Na, die, wo so Marmelade oder sowas dazwischen ist. Ja, die sind mega gut. Doch, klar. Nee, du musst diese Hafer, diese normalen Haferkekse. Achso, die sind auch nicht schlecht. Ja. Wo dann, da ist schon so, gibt's so die normalen, die sind, ne? Und ja. Dann gibt's die, wo Schokolade dazwischen ist und sind dann zwei Stück. Boah. Auf jeden Bombe. Fall. Ja. Laufe ich dann oben einmal durch, um mir alles anzugucken. Das ist so ein Standardding. Mhm. Und ich tue immer ganz besonders Fokus auf das legen, was zwischendrin liegt in diesen Zwischendings hieß, die immer so ein bisschen günstiger sind. Manchmal sind es so praktische Sachen und so, die immer alle schön ausprobieren so. Dann sagen, ja, das sieht ein bisschen scheiße aus. Immer die Betten ausprobieren, ist auch ganz wichtig. Dann kommt man ja einmal wieder an der Kantine, wie heißt das da? In dem Restaurant. Kantine. Da isst man was und weil man ja seine IKEA Family Card dabei hat, kriegt man kostenlos eine Tasse. Eine Kötbüller. Nee, man kriegt nur eine Tasse und kann sich eigentlich damit Kaffee holen. Aber der Schwabe weiß, die Tasse kann man auch nachfüllen. Zum Fake Cola holen. Nehmen. Mm. Dann holt man sich natürlich was zu essen, schönen Nachtisch. Ich war trotzdem nur 5 Euro los oder was kriegst du da? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall unten laufe ich einfach nicht durch, weil unten hasse ich. Echt, unten jetzt? Ist so ein Gewühle, da ist so voll und die Leute echt? In ihren Wägen und so. Mir geht's ganz anders. Nee. Ich würde am liebsten oben einfach skippen. Ich finde die Show echt? So unnötig. Doch, doch. Nee, ich denke mir immer so, fickt euch mit eurem Wohnzimmer. Ich mache mein Wohnzimmer nicht so, wie ihr es mir sagt. Ich mache mir die Welt so, wie es mir gefällt. Ich habe meine eigene Vorstellung. Sehr ich habe vorher schon alles recherchiert, was ich brauche im IKEA. Ja. Alles genau geprüft, sogar mit Regalnummer. Mit der AR-App hast du die Möbel in deine... Ja, deine absolut. Wohnung reingestellt. Sehr gut. Und dann skippe ich einfach komplett den scheiß Showroom da oben, guck mir gar nichts an. Ich muss das nicht wissen, wie die ihr Esszimmer-Möbel-Fick hingestellt haben. Das ist mir völlig egal. Dann gehe ich runter, sammle die Sachen ein, die ich brauche. Vielleicht finde ich noch in irgendeinem Wühltisch was Cooles, was mir gefällt. Und dann gehe ich noch 4 Hotdogs essen. Oh ja, ja Mann. Hotdogs ganz vergessen. Ja, das muss eigentlich. Ja, dann kann man eigentlich oben essen auskippen. Ja, das kann ich. War ich noch nie. Ich habe noch nie in einem oberen Restaurant gegessen. Perfekte Tag im IKEA. Reingehen, Hotdogs essen, bis man satt ist, wieder rausgehen. Perfekt. Haben wir mal gemacht. Habe ich auch schon mal gemacht. Nur für die Hotdogs nach Ludwigsburg gefahren zum IKEA. Okay. Ja, das war bei mir in Ulm, glaub. Auch einfach dahin, Hotdogs gegessen. Ich glaube, kurz in Toys R Us rein, der war nebendran. Ui. War geil. Das ist eigentlich witzig, wenn man so als Erwachsener mal in so einem Spielwarending und dann immer in diesen Verpackungen durch diese Löcher durchdrückt und alles. Das geht's in Backnang, das möchte ich unbedingt machen. Beim Spielwaren Wiedmann gibt's einen Männerabend, wo du ab irgendwie alles 24 oder so darfst abends kommen, dann gibt's Bier und Snacks und du darfst alles spielen, was da rumsteht. What? Wie gut ist das? Das ist richtig geil. Das will ich unbedingt mal machen. Das will ich auch machen. Das ist so fett, hey. Das ist der Traum eigentlich, weil du kannst auch so Lego bauen und irgendwelche Spiele spielen. Und gehst hin und baust 3 Stunden Lego. Geil. Ja, wahrscheinlich ist so, wie so die ganz kleinen Kinder dann plötzlich, alle rennen so durch den Laden, reißen hier was auf, bauen 5 Sekunden das und so, oh, guck mal da hinten, dann rennen sie da. Oh, der hat einen Dino, der hat einen Dino. Das will ich auch, das will ich jetzt sofort auch. Hot Wheels, Hot Wheels. Wir müssen den Laden immer nach dem Wochenende komplett renovieren. Kommt so ein Container, der wirft einfach alles rein. Aber kann sich einmal neu einrichten, easy. Ja, zur Auflösung noch ganz kurz das, was der Lukas zu letzter Woche gesagt hat. Wir haben gefragt, was der Emoji, der meistbenutzte Emoji war. Jetzt kommt's. Das spiel ich mal ab. Also ich verwende am häufigsten den Daumen hoch Smiley, also da man den Daumen hoch zeigt, aber immer in dunkelbraun, also in meiner Hautfarbe. Und den Lach-Smiley, also der, wo einfach tränt, der ganz normale Standard-Smiley. Das sind meine 2 Favorites. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Lukas. Ja, so muss es laufen. Ich bin gespannt auf deinen besten Tag im IKEA. Im IKEA kriegst du ein 5-Minuten-Ding. Oh je, Mini. Ja. Sind wir am Ende angekommen. Sind wir am Ende. Spruch haben wir schon. Empfehlung haben wir. Du bist du. Du bist du. Du bist du. Das ist klasse. Oder... Du bist du, das ist der Clou. Weißt du, was auch witzig wäre als Wandtattoo? Was? Wenn man so eine Textzeile nimmt, wo einfach so 4-mal wiederholt wird. Und das macht man so. 4-mal untereinander das gleiche. Das sieht, glaube ich, richtig scheiße aus. Kannst du einfach in Klammer mal 4 dahinter. Das wäre gut, das wäre gut. Also, was sagt man? Schön mit Ö. Haben wir das schon? Ich weiß nicht. Ich glaube. Mir egal. Also, auf die gedachte 7 von der 10. 7 von der 10. 10 Runden da. Ja. Oh Gott. Okay. 10, 9, 8. Schön mit Ö.